WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, eine neue Woche beginnt. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freie Themennacht, hier immer am Montag. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und die erste Anruferin in dieser Woche ist die Andrea und Andrea ist 44. Hallo Andrea. Ja, hallo Domian, grüß dich. Grüß dich, weswegen rufst du an? Ja du, ich ruf dich an, weil ich asexuell bin und ich letztes Jahr auf Partnersuche gegangen bin. Das passt nicht gut zusammen, oder? Ja, das sagen viele. Also viele sind total verwundert, aber ich glaube halt, dass es auch eine Partnerschaft ohne Sexualität geben kann. Ja, das kann sein, das glaube ich auch. Fangen wir mal mit der Asexualität an. Seit wann bist du asexuell? Also ich denke ja schon immer. Immer? Also als Jugendliche wusste ich das ja nicht. Da gab es das, glaube ich, auch noch nicht im Begriff. Und ich war zwar total verknallt in jemand, aber da habe ich mir absolut nichts Körperliches vorgestellt. Genau. Erklär doch mal, was für dich Asexualität bedeutet. Für mich bedeutet es kein Interesse an Sexualität. Überhaupt nicht? Gar nicht. Richtig. Auch nicht Sexualität im weitesten Sinne, also Erotik? Erotik auch nicht. Also ich habe schon Interesse, ich wünsche mir schon eine Berührung, also so ein Anlehnen oder mal in den Arm genommen zu werden oder vielleicht auch mal miteinander einschlafen, aber das ist sehr, ja, das ist zärtlich, aber überhaupt nicht erotisch. Ja. Küssen? Nee. Nein. Eklig, die Vorstellung? Ja, das habe ich ja auch schon ausprobiert. Das fand ich überhaupt nicht schön. Überhaupt nicht. Wie sieht es mit Sexualität aus, die man mit sich selbst praktiziert? Nee, also da ist auch nichts bei mir. Das heißt, du hast doch noch nie in deinem Leben einen Orgasmus gehabt? Richtig, ja. Du weißt gar nicht, was das ist? Doch, also nee. Da liest man ja davon, aber selber, ja, selber gespürt nicht. Richtig. Okay, man kann es nicht beschreiben. Wenn man es nicht erlebt hat, kann man es nicht beschreiben. Mhm. Ja, als du ein junges Mädchen warst, junge Frau warst, warst du da nicht irritiert über dich selbst? Nach dem Motto, irgendwas stimmt mit mir nicht. Alle anderen reden davon, machen das. Man sieht es überall, wie die Leute sich küssen. Total. Ich meine, es ist ja, man liest ja überall. Also ja, man sieht, jeder Film ist voll von jedes Lied. Also alles. Total, klar, das hat mich schon irritiert. Mhm. Aber ich habe mich ja nicht anders gekannt. Also mich hat es eher überrascht, wie heftig das eben bei anderen ist. Also dass es eine unheimliche Kraft sein muss, unheimliche Gefühle. Und gigantisch, halt. Ja. Aber bist du nicht neugierig, zum Beispiel, dass du mal versuchst, dich selbst zu befriedigen, um mal überhaupt mal dieses Gefühl zu testen, was da mit dir abgeht vielleicht? Ja, ich habe das schon auch mal ausprobiert, aber das hat jetzt nichts Schönes ausgelöst. Also ist es nicht zum richtigen Orgasmus gekommen. Hast du eine Idee, woran das liegen könnte? Was die Ursachen der Asexualität sind? Ja, ich denke, dass es das einfach gibt. Also so wie es Homosexualität gibt oder Bisexualität, denke ich, gibt es auch und leider selten die Asexuelle. Es gibt keine Ereignisse in deinem Leben, eine Vergewaltigung, sexueller Missbrauch als Kind? Da gab es zwar leichte Übergriffe, also dass so angefasst werde, aber jetzt keine Vergewaltigung. Und ich glaube auch nicht, dass das der Grund ist, dass ich so bin. Mhm. Also ich glaube, wenn die Kraft da wäre, wenn das Verlangen und der Wunsch und die Begierde, wenn es da wäre, dann wird es auch trotzdem durchkommen. Ich glaube allerdings auch, dass das auch eine Form der Sexualität sein kann, nämlich die Nicht-Sexualität. Ich glaube das. Das hat sich ja manchmal die Ursachen wirklich in dramatischen Ereignissen der Kindheit oder wie gesagt eine Vergewaltigung oder schwere Gewalteinwirkungen. Aber ich glaube auch, dass Menschen das haben können, ohne all diese schrecklichen Dinge erlebt zu haben. Mhm. So wie du es gerade gesagt hast, der eine kommt vielleicht schwul auf die Welt, der andere bisexuell und der dritte vielleicht mit ganz wenig sexuellem Interesse oder gar keinem sexuellen Interesse. Mhm. Genau. Ja, ich glaube, das ist auch falsch gemacht worden in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, dass man den Leuten, die so empfunden haben, immer so diese Glocke der Sexualität aufdrängen aufgedrängt hat. Mhm. Also ich habe auch gemerkt, wenn ich dann Leute kennenlerne, dann kommt oft das, ach, das ist doch irgendwie, du schämst dich oder du bist irgendwie verklemmt oder du musst es jetzt nur erlebt haben. Oder manche Männer, die dann auch sagen, ach, jetzt hast du ja mich kennengelernt, also dass man da irgendwie umgepolt wäre soll. Also nicht, dass du mich missverstehst. Ich finde schon auch, aber das haben wir jetzt gerade im Gespräch auch versucht, ein bisschen abzuleuchten, dass man schon alles überlegen sollte. Mhm. Wenn aber all das nicht zutrifft, dann ist es halt so. So, jetzt erzähl du mir bitte, du warst auf Partnersuche. Ja, genau. Also ich habe mich ja lange damit abgefunden und habe gedacht, ach, das funktioniert ja sowieso nicht. Und dann habe ich letztes Jahr, ich habe halt doch gemerkt, dass ich mich nach jemandem sehen, nach einem Partner. Und da habe ich erstmal eine ganz normale Anzeige in die Zeitung gesetzt, wo da auch noch nichts drin stand mit platonischer Liebe oder Asexualität und habe auch sehr viele Männer kennengelernt und habe halt anfangs so gesagt, ich hätte halt keine sexuelle Erfahrung. Mhm. Also ich habe schon damit rausgerückt, dass ich da... Okay, aber das ist eine heikle Aussage. Ja, das ist heikel. Ne? Wenn du sagst, ich habe noch keine sexuelle Erfahrung, impliziert es ja, ich würde ganz gerne mal anfangen. Das stimmt, ich habe halt am Anfang, ich muss auch sagen, ich habe gedacht, vielleicht mache ich es doch mit. Also eine Zeit lang habe ich wirklich gedacht, ach komm, das macht man halt so mit. Mhm. Aber da habe ich ziemlich schnell gemerkt, dass das halt überhaupt nicht funktioniert. Also du hast es ausprobiert? Ich habe das bis zu einem bestimmten Grad auch ausprobiert. Bis zu welchem Grad hast du es ausprobiert? Ja, dass wir nackt zusammen im Bett lagen und dass es da so Streicheln gab. Und hat dir nichts er gebracht. Hat sich dann selber befriedigt und er fand es super toll. Und ich war dann nur, ja, also... Da habe ich gemerkt, nee, also selbst bis zu dem Punkt möchte ich nicht mitmachen. Mhm. Ich frage es nochmal, als du das gesehen hast da mit dem, dass der Mann sich selbst befriedigt hat in deiner Anwesenheit, war das einfach pures Desinteresse oder gar Ekel? Ja, ich fand es schon abstoßend. Also Ekel ist jetzt übertrieben. Ich bin Krankenschwester und ich sehe und rieche und höre so viel. Mhm. Da kann mich nicht so viel erschrecken, aber ich fand es absurd. Also so das dann auch mit mir, er war dann so stolz und hat auch noch gesagt, ich habe jetzt zweimal mit dir und so weiter. Der fand es ganz toll. Ja, also ich fand es schon eher Richtung Ekel. Warum schreibst du in deine Annonce nicht rein, ich bin asexuell und suche einen asexuellen Partner? Ich habe ja dann bei der zweiten Annonce habe ich geschrieben, platonische Liebe gesucht. Mhm. Und habe auch so hingeschrieben, was ich gern mache und habe halt dazu geschrieben, halt alles ohne Sex. Mhm. Und da kamen sehr befremdete Zuschriften. Da kamen auch Leute, die mich beschimpft haben, was das soll und ob ich es mir denn wenigstens selber machen würde. Und ich soll mir doch ein Schloss vor den Intimbereich hängen und er wird dann kommen und das Schloss aufbrechen. Also es kam auch sehr viel Unangenehmes. Ja, und es kam kein einziger Mann, der selber geschrieben hat, er sei asexuell. Aha, das wollte ich wissen. Keiner. Die anderen wischen wir mal weg, alles dummes Zeug. Aber es kam kein einziger Mann, weil ich glaube, dass es das unter Männern auch gibt. Das gibt es sicherlich unter Männern. Mhm. Also es kamen auch wirklich liebevolle Zuschriften. Es waren vor allem Männer, die sich getrennt hatten in der letzten Zeit und die sich eben eine gewisse Nähe gewünscht haben und konnte sich jetzt nur nichts ganz Festes vorstellen. So aber Andrea, so wie du das suchst, kannst du ja auch auf eine Frau schwenken. Es geht doch letztendlich dir um eine tiefe, innige Freundschaft. Ja. So, das kannst du ja mit einer Frau auch haben, dann brauchst du ja keinen Mann. Das habe ich mir auch schon vorgestellt, Domian. Ja. Trotzdem ist es so, dass es so, in meine Träumerei ist es ein Mann, an den ich mich lehne. So, Restvorstellungen vielleicht auch von der traditionellen. Ja, wobei ich bin ja kein so ein traditioneller Mensch, vielleicht, ich weiß es nicht. Okay, dann muss man das auch akzeptieren. Dann ist es halt bei dir so, dass du diese Asexualität am liebsten mit einem, diese platonische Liebe mit einem Mann leben möchtest, an den du dich auch mal anlehnen kannst. Mehr nicht, aber das möchtest du schon gerne. Mhm. Das wünsche ich mir, ja. Hast du mal irgendwann in deinem Leben einen Menschen, eine Frau kennengelernt, die auch so ähnlich tickt? Nein, also ich habe weder eine Frau kennengelernt. Ich habe einen Mann kennengelernt, der dann von sich gesagt hat, er sei asexuell. Das war dann über ein Forum, das auch Asexuelle vermittelt. Mhm. Da habe ich dann jemanden kennengelernt und dachte auch, das sei eine Beziehung möglich. Wir haben uns jetzt 14 Monate lang gekannt. Und ich habe ihm gesagt, dass ich mir eine Partnerschaft mit ihm wünsche. Und er war fast so schockiert. Also er fand es absurd, dass ich ihn da frage. Mhm. Warum? Ja, das frage ich mich auch, warum das absurd ist. Weil wir haben uns ja über eine Partnerschaftsplattform kennengelernt. Ja, und ja. Und ich bin mit ihnen im Urlaub. Ach, so weit war es schon? Ja, das war weit. Also ich habe auch bei dem öfters übernachtet, bin jedes freie Wochenende hingefahren. Das war schon recht weit. Und jetzt ist ganz vorbei? Ja, jetzt ist vor 2 Wochen praktisch vorbei. Also mich hat es auch verletzt, dass er das so absurd fand, dass ich mir eine Partnerschaft mit ihm wünsche. Und ich habe ihm halt auch gesagt, dass ich mich so nach einer Umarmung sehne oder dass er mal beim Tatort einschläft auf meinem Schoß. Und dann hat mich halt entsetzt angeguckt. Ja, das verstehe ich nicht. Das verstehe ich wirklich nicht. Du bist ein gutes Beispiel dafür, Andrea, wie facettenreich unsere Emotionalität ist. Es gibt eben nicht nur dieses Schwarz-Weiß-Denken, schon gar nicht nur Hetero und Homosexuelle, sondern es gibt ganz, ganz, ganz viele schillernde Farbschattierungen und du bist eine davon in deiner Ausrichtung. Aber das Problem ist natürlich, da ein adäquates Gegenüber zu finden. Das ist total schwierig. Mhm. Also ich denke gerade am Anfang, so dieses Verliebtsein, das ist ja bei vielen schon auch mit Erotik verbunden und die hat ja echt eine Kraft. Und das fehlt mir. Du sprichst von Verliebtsein. Dieses Gefühl kannst du aber auch empfinden, wenn auch ein platonisches Verliebtsein. Das glaube ich schon, ja. Also bei mir hat sich jetzt bei Martin sehr langsam entwickelt gehabt. Das war jetzt nicht so wusch, so Liebe auf den ersten Blick, sondern so ganz vorsichtig. Und ich mochte es aber auch so, dieses Schritt für Schritt, so dieses Annähern. Und als Jugendliche, da war ich schon wirklich auch richtig verknallt. Und dann hat es aber so mit Küsser und das hat mich ja dann gleich so, mochte ich nicht. Andrea, ich glaube, es bleibt dir gar nichts anderes übrig, als weiter fleißig zu suchen und nicht aufzugeben. Es geht nicht anders. Vielleicht hört es ja jemand, also da mache ich mir auch ein bisschen Hoffnung. Wir sind keine Kontaktbörse. Ja, das ist mir klar. Ne? Aber ich mache ja auch mal sehr gerne Ausnahmen bei besonderen Fällen, bei so ganz besonderen Fällen. Wir überlegen mal, ob du vielleicht so ein besonderer Fall bist. Oh, das wäre schön. Ich denke gerade, es ist ja schon schwierig, wenn man relativ normal gestrickt ist, ein tolles Gegenüber zu finden. Ja, und wenn man aber in besonderer Weise gestrickt ist, ist es natürlich in besonderer Weise auch schwierig. Mhm. Ich drück die Daumen. Ja, danke, Domian. Alles Gute. Ja. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50. Und hier ist Sascha, 24. Guten Morgen, Sascha. Guten Morgen, schönen guten Tag, Domian. Sascha, ich freue mich, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Als erstes wollte ich dir sagen, dass du das echt ganz, ganz toll machst, die Jahre. Du bist das schon seit den 90ern oder so hier und hörst den Leuten zu. Da wollte ich dich mal für loben. Schade, dass du aufhörst. Sehr nett von dir. Vielen, vielen Dank, Sascha. Sehr freundlich. Ja. Was ist dein Thema? Weswegen rufst du an? Ja, mein Thema ist Inzest. Ist was? Inzest, ja. Genau. Bei mir ist das so, dass ich seit meinem 12. Lebensjahr sexuell missbraucht worden bin von meinen Eltern. Von deinen Eltern? Also von meiner Mutter und meinem Vater. Und später kamen auch noch meine Geschwister dazu. Ältere Geschwister? Jüngere. Also die sind auch missbraucht worden? Genau, also wir zusammen sozusagen. Wie viele Geschwister? 2. Also ein Junge und ein Mädchen. Was haben die Eltern mit euch gemacht? Oder mit dir? Fangen wir mit dir an. Also am Anfang fing es auch ganz harmlos an. Ich sollte erstmal zu meinen Eltern ins Schlafzimmer kommen und wollte da schlafen. Dann hat meine Mutter halt gesagt, ich soll ja an die Scheide fassen, an die Muschi, hat sie dann gesagt. Ich wusste ja auch noch gar nicht, was das ist und alles, weil ich ja halt noch so jung war. Du warst 12. Und ich war 12, aber ich war halt sehr unterentwickelt, sag ich mal. Mhm. Und wollte ihr dann an die Scheide fassen und wollte daran auch lecken und bei meinem Vater wollte ich dann auch Oralverkehr ausüben. Also sozusagen wurde ich gezwungen. Ich habe halt nichts abgelehnt, weil ich zu viel Angst hatte vor den Reaktionen, was passieren könnte. Wie hast du das, als die das zum ersten Mal von dir verlangt haben, wie hast du das als kleiner Junge quasi, als Heranwachsender, was hast du da empfunden? Erinnerst du dich noch? Ekel. Einfach nur Ekel, Abschaum. Es kam ja halt auch mit der Zeit, ne? Also wie gesagt, mit 12 habe ich das noch nicht so wirklich verstanden. Mhm. Und mit 13, Anfang 13, kam dann auch meine Geschwister dazu. Das bedeutet, wir wollten dann Mann und Frau spielen. Meine Eltern haben uns dann gefilmt dabei. Wir sollten dann Sex miteinander haben, also insgesamt drei Personen, ich und meine Schwester und mein Bruder. Und dann auch Oralverkehr, Anal etc., auch mit Natur wegspielen und so weiter. Und meine Eltern haben das dann alles gefilmt und das ging auch fast jeden Tag so. Meine Eltern waren da auch öfter bei. Das heißt, die haben das gefilmt und wahrscheinlich verkauft, oder? Das kann gut sein, ja. Ich weiß nämlich nicht, was damit passiert ist mit dem Filmmaterial. Musstest du... Ja, bitte. Ja. Also meine Eltern waren auch immer dabei, ne? Also bei den Videos, entweder meine Mutter lag da mit im Bett mit unseren Geschwistern und so weiter oder mein Vater. Und einer hat den gefilmt. Musstest du mit deiner Mutter auch schlafen? Also gab es da Geschlechtsverkehr? Nein. Also ich persönlich wurde jetzt nicht meiner Freiheit beraubt. Ich wollte nur was bei denen machen, ne? Also mich haben sie jetzt nicht irgendwie befriedigt oder so. Aber mit meinen Geschwistern. Als die Geschwister hinzugenommen wurden, wie alt waren die Geschwister da? Also mein Bruder, der war 10 und meine Schwester war 9. Das ist ja ungeheuerlich, was du da erzählst. Ja, das ist schon echt ganz schlimm. Wie war denn dein Verhältnis zu den Eltern, bevor die das mit dir angefangen haben? Also am Anfang, also ich kann mich nicht mehr so gut daran erinnern. Ich weiß nicht, an was das liegt, aber ich hatte auch eine schöne Erinnerung, zum Beispiel am Strand, Kino und so weiter, aber auch sehr schlechte, weil mein Vater hat meiner Mutter dann früher geschlagen und die ist dann ausgezogen, dann war mein Vater mit uns alleine. Meine Kindheit war halt sehr, sehr schlecht, auch mit meinen Geschwistern und so weiter. Jetzt fing dieser Horror, wie du gesagt hast, mit 12, als du 12 Jahre warst, fing das an. Wie ging das denn weiter? Genau, also als ich 16 war, habe ich eine Gier gehabt nach Sex mit meinen Geschwistern. Eine Gier? Ja, das bedeutet, ich habe bis heute noch Sex mit meinen Geschwistern, weil ich diese Gier nicht abstellen kann. Das bedeutet, ich muss mit meinen Geschwistern bzw. mit meinem Bruder Geschlechtsverkehr haben. Ich kann diese Gier nicht ausstellen. Nur mit dem Bruder? Mein Bruder, ja, meine Schwester findet das widerlich und sie möchte das nicht. Und aber die Schwester, da gibt es auch sexuelle Handlungen, die du mit der Schwester noch vollziehst? Vor 2 Jahren das letzte Mal. Aber wir haben jetzt keinen Kontakt mehr. Und mit dem Bruder, wie oft machst du das da? Regelmäßig, also einmal die Woche, zweimal die Woche, immer unterschiedlich. Bei uns ist das halt so, wir haben nicht immer Geschlechtsverkehr. Wenn wir keinen Geschlechtsverkehr haben, schauen wir uns dann halt Videos von meiner Schwester an und erregen uns da drauf oder Fotos. Ich bin fassungslos, was du mir erzählst. Ja, naja, das sagen sehr viele Leute. Wissen das viele Leute? Nein, das weiß gar keiner. Nee, weil du sagst, das sagen viele Leute. Ja. Nee, du hast gerade gesagt, als ich sage, ich bin fassungslos, hast du gesagt, das sagen viele Leute. Ja, weil ich war in der Kinder-Jugendpsychiatrie des Öfteren und auch in der Erwachsenenpsychiatrie. Ach so, okay. Das letzte Mal vor 2 Monaten. Und da habe ich halt mit einem Psychologen drüber gesprochen. Aber dieser Psychologe konnte mir halt nicht wirklich weiterhelfen. Mhm. Und nochmal, damit ich die Geschichte ganz verstehe. Wann hat es denn aufgehört mit den Eltern? In welchem Lebensjahr bei dir? Mit 14. Mit 16. Und seitdem mit 14. Mit 14. Wie kam das, dass die Eltern dann von dir abgelassen haben? Ja, mein Vater ist ausgezogen. Also ganz plötzlich war es auch nicht der Grund, was da genau passiert ist. Und meine Mutter hat uns dann immer mehr vernachlässigt, hat überhaupt nichts mehr gemacht, hat sich besoffen, hat da auf der Couch gesessen. Hat ihren Wein da getrunken und hatte auch wohl keine Lust mehr auf Geschlechtsverkehr. Ich weiß nicht warum. Mein Vater ist dann weggegangen und dann haben wir trotzdem da gelebt. Und hier sagst du, das ist eine Gier, die dich zu deinem Bruder hinzieht, vorwiegend zu deinem Bruder. Macht es dir denn auch Spaß oder ist es ein zwanghaftes Verhalten? Es ist beides. Es ist mehr ein zwanghaftes Verhalten, aber es macht mir auch Spaß. Es ist so, ich mag keine Pornos schauen, ich mag auch nicht mit anderen Leuten irgendwelche Sachen machen oder so. Ich mache das nur mit meinem Bruder und meiner Schwester. Hast du mit sonst niemandem bisher sexuellen Kontakt gehabt? Nein, noch nie in meinem Leben, nein. Kannst du dich denn selbst einordnen, ob du homosexuell, bisexuell, heterosexuell bist? Ich würde bi sagen, bisexuell, weil ich stehe ja nach wie vor auch noch auf meine Schwester, beziehungsweise habe auch noch ein Verlangen zu meiner Schwester. Deswegen würde ich auch eher sagen bi. Ja. Die Frage erschien vielleicht seltsam. Du erzählst, dass du mit deinem Bruder Sex hast, wenn ich frage, ob du vielleicht hetero bist. Aber es gibt ja all diese Dinge, gibt es ja, dass man aufgrund einer solchen Konstellation vielleicht nur das macht, ansonsten aber auf Frauen steht. Aber das ist in deinem Fall nicht so. Ah, okay. Gut, ich kenne mich nicht so gut damit aus. Mhm. Du hast dich, du bist 24 Jahre alt, auch noch niemals in jemand anderen verliebt in deinem Leben? Ich würde sagen, verlieben ist zu viel gesagt. Also es gab mal einen Jungen, aber es sind auch meistens immer nur Jungs gewesen, in dem ich mich schon verliebt hatte. Aber ich habe es ihm überhaupt nicht gesagt und hatte ihm auch nicht gesagt, dass ich ihn mag oder so. Also ich war halt mal in einem Jugendheim, habe ich ganz vergessen zu erzählen. Ja. Und da gab es halt mal einen Jungen, den mochte ich echt sehr gerne und hatte auch sehr viel Liebeskummer, hatte ihn aber davon überhaupt nicht erzählt. Und ja, das war das eine Mal. Mhm. Und wie ist es denn bei deinen Geschwistern? Leben die auch nur konzentriert auf die anderen Geschwister, auf dich? Also meine Schwester überhaupt nicht. Die, wie gesagt, sie findet das eklig. Ich habe auch mit ihr seit zwei Jahren keinen Kontakt mehr, weil sie war betrunken, als ich mit ihr Sex hatte vor 2 Jahren. Mhm. Und sie wollte das eigentlich doch nicht und hat den Kontakt endgültig abgebrochen. Und die hat eine Beziehung? Wie bitte? Und die hat jetzt eine andere Beziehung? Nee, das weiß ich nicht. Also, sie hatte, also als ich mit ihr Sex hatte, hatte sie noch keine Beziehung. Mhm. Also sie wollte eh keinen Sex mit mir haben, weil ich ja ihr Bruder bin. Aber ich wollte mit ihr. Genau. Und der Bruder? Mein Bruder ist was anderes. Genau, also er möchte das auch mit mir. Er hat auch ein Verlangen. Also er ist so ähnlich wie ich eigentlich. Wir mögen uns als beide und können diese Bier halt nicht abstellen. Okay, aber meine Frage war, ob der Bruder auch so quasi ohne Liebe bisher lebt, so wie du, dass er sich noch nicht in jemand anderen verliebt hat und keine andere Beziehung hatte. Mein Bruder hatte jemanden vergewaltigt. Dein Bruder hat jemanden vergewaltigt oder wurde vergewaltigt? Nein, mein Bruder hat jemanden vergewaltigt, beziehungsweise hat versucht, jemanden zu vergewaltigen, als er 18 war. Eine Frau? Ja, ein Junge. Mhm. Er war 16 Jahre alt und das hat aber nicht so hingehauen. Und das war schon echt schlimm für mich, weil er dann auch im Gefängnis war. Wir hatten alle nicht so eine schöne Kindheit. Ich glaube, dass natürlich grundlegend bei dir eine schwere Erschütterung deiner Seele vorliegt und du deshalb so agierst, wie du jetzt agierst. Du warst mehrfach jetzt schon in psychologisch-psychiatrischer Behandlung. Es hat offensichtlich nicht viel genutzt, wenn es so weiterläuft, oder? Nein, also bei der Kinder- und Jugendpsychiatrie, ich war ja da schon ganz oft, da hat es überhaupt nichts gebracht. Ich war da halt immer stationär und wurde auf Medikamente eingestellt. Das hat mir überhaupt nicht geholfen, weil ich immer, wenn ich da war, wieder zu meinen Eltern zurückkam. Mhm. Und jetzt mittlerweile lebe ich von Hartz IV und habe jetzt auch nicht viel, habe auch keine Ausbildung. Mhm. War jetzt, wie gesagt, vor 2 Monaten ungefähr war ich noch in einer Psychiatrie für Erwachsene. Sprichst du da? Weil ich Selbstmordgedanken hatte. Mhm. Weil ich habe des Öfteren so welche Ausfälle, also meistens auch nachts, dass ich dann halt so Panikattacken bzw. Selbstmordgedanken kriege und mich dann selbst einweisen lasse. Was ist dein Wunsch, deine Sehnsucht, Sascha? Ja, ein vernünftiges Leben zu führen, ohne mit meinem Bruder zu schlafen müssen oder irgendwelche Gier auszuspüren und dass ich da einfach loslassen kann, ne? Auch wegen meinen Eltern. Also ich spüre nur Hass bei meinen Eltern. Also ich spüre einfach Hass, Abschaum, widerlich. Also ich habe auch echt gedacht, okay, ich bringe die um. Habe ich aber natürlich nicht getan. Ich habe einfach gesagt, ich hau da ab und will mit denen auch nichts zu tun haben mehr. Ich glaube, und, Sascha, wenn du in gute Hände kommst, in gute psychotherapeutisch-psychiatrische Hände, hast du eine Chance, dass man dir helfen kann, dass man dich neu leiten kann. Dir ist sehr, sehr, sehr viel Schlimmes angetan worden. Und das musst du alles jetzt ausbaden. Naja, das ist das Problem. Genau. Und ich möchte jetzt, ich hoffe, dass wir dir ein kleines bisschen weiterhelfen können durch das Gespräch im Hintergrund mit meiner Psychologin, die jetzt auch mitgehört hat. Auch wenn du schon viele psychologische Erfahrungen hast, gib ihr mal die Chance, dass sie sich mit dir etwas näher befasst. Und dann rufen wir dich jetzt gleich zurück, lieber Sascha, und du legst bitte auf und Heike ruft dich an. So, 1.25 Uhr und hier ist Harry. Harry ist 66. Guten Morgen, Harry. Ja, guten Morgen, Domian. Das freut mich, dass ich durchgekommen bin. Lieber Harry, ich freue mich auch, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Mein Thema ist Krankenhaus. Mhm. Und zwar hattest du vor etwa 2 Monaten einen Fall von einem jungen Mann, der wohl ins Krankenhaus musste und nicht wollte, weil er sagte, er hat eine Krankenhausphobie. Ja. Bei mir ist es eher das Gegenteil. Also ich gehe gerne ins Krankenhaus. Ich mag OP-Säle und die Atmosphäre, die dort herrscht, und mich interessiert Apparatemedizin. Du bist ein Krankenhausfetischist. Fetischist würde ich nicht sagen, aber das hat sich so entwickelt, dass ich doch sehr häufig und auch teilweise wegen doch ernster Geschichten ins Krankenhaus musste. Mhm. Also so in den letzten 20 Jahren vielleicht 15 bis 20 Mal. Oh. Immer wieder wegen unterschiedlicher Probleme. Und größere auch? Teilweise auch größere, ja. Zum Beispiel? Also ich hatte zum Beispiel am grünen Donnerstag 2012 musste ich ins Krankenhaus wegen eines subduralen Hämatoms, also einer Blutung am Gehirn. Mhm. Und da hatten mir dann die Ärzte gesagt, also unter Umständen hätte ich Ostern nicht mehr erlebt, wenn das nicht so schnell gegangen wäre. So, das ist jetzt ein Fall, wo jeder Mensch Horror und Angst hat, ins Krankenhaus zu kommen, weil es um Tod und Leben und Tod geht. Mhm. Und um Schmerzen, um Eingriffe und um Beschneidung der Privatsphäre und all das, was man im Krankenhaus nicht mag. Du magst es. Ich mag das, weil ich mich da immer gut untergebracht fühlte. Ich muss dazu sagen, ich habe eine private Krankenhauszusatzversicherung. Na gut, aber. Die sichert einem natürlich dann auch insoweit ab, dass man auch weiß, man ist gut untergebracht. Mhm. Man kommt schneller dran und man hat auch mit der Chefarztbetreuung doch ein gewisses Vertrauen, das man haben kann. Ne? Trotzdem, Krankenhaus bleibt Krankenhaus, auch wenn man bevorzugt behandelt wird. Fühlst du dich zu Hause nicht so wohl? Doch. Wunderbar, wir haben 2 Wohnsitze. Aber Krankenhaus war dann immer auch von meinem Beruf her eine gewisse Möglichkeit abzuschalten und sich für ein paar Tage oder teilweise auch für mehr als 1-2 Wochen doch ein bisschen zu erholen. Was hast du beruflich gemacht? Ich bin Journalist. Journalist. Hm? Das hört sich fast so an, als würde jemand erzählen, der in einem sehr stressigen Beruf arbeitet. Hm? Und wenn er dann ins Krankenhaus kommt, da wirklich in Ruhe gelassen wird von allem und kann sich ganz auf sich konzentrieren und entspannen. Das ist richtig. Und man muss halt das Grundvertrauen haben in die Medizin und, wie ich auch sagte, in die Apparatemedizin. Und das ist auch immer alles sehr gut gegangen. Ich hatte auch, was kürzlich ein Anrufer bei dir hatte, Vorhofflimmern, das mich über viele, viele Jahre begleitet hat und das dann aber hier in Hamburg therapiert wurde, auch in einem sehr langen Eingriff. Durch eine Katheterablation und all die positiven Erfahrungen, die ich da hatte, die führten dann dazu, dass ich auch immer wieder gesagt habe, nee, why not? Es geht gut. Und das hat dich nie die Angst begleitet? Nein. Das könnte ja schiefgehen. Nein. Was es gibt ja immer vor einer OP, gibt es ja immer früh so eine Leck-mich-am-Arsch-Tablette. Mhm. Die habe ich auch nie gewollt, weil ich da einfach, wie gesagt, die Atmosphäre, es ist jeder OP-Saal ein bisschen anders, die OP-Vorbereitung. Mhm. Ist auch immer anders und das interessiert mich einfach. Warst du Wissenschaftsjournalist? Nein, ich bin politischer Journalist. Steht dahinter vielleicht ein verfehlter eine verfehlte Berufswahl? Wärst du lieber Mediziner geworden? Das könnte sein, aber ich weiß nicht, ob ich bei anderen Blut sehen könnte. Hm. Ach so, das wäre dann, da wäre die Grenze. Das könnte sein. Also ich hatte zwar schon mal den Fall, wo ich bei einer Aufnahme im Krankenhaus bei der Anamnese dann einen Arzt hatte, der sagt, sind Sie Kollege? Weil ich da so Fachausdrücke hatte, die vielleicht nicht jeder drauf hat, aber das war nicht der Fall. Ich habe dann gesagt, ich bin interessierter Laie. Hast du dich denn schon mal in all den, hast du das eigentlich schon viele Jahre oder Jahrzehnte? Also die erste OP, die ich hatte, die war 1987, da hatte ich einen Trümmerbruch im Sprunggelenk durch eine Sportverletzung und musste da in die Uniklinik Ulm. Ja. Und das war so meine erste Erfahrung. Gar nicht so schlecht, hast du gedacht. Ja, und das war dann auch gut. Ich hatte da einen sehr guten Professor, der mich wieder hingekriegt hat und seitdem ist das eigentlich, versuche ich das Beste daraus zu machen. Hast du dich denn schon mal dabei ertappt, dass du vielleicht auch wegen nicht dich gehalten in eine Klinik zu kommen und dich behandeln zu lassen? Nein, das nicht. Das war auch nicht notwendig, weil sich immer wieder aus anderen Gründen die Notwendigkeit ergeben hat, zu gehen. Also nächstes Jahr zum Beispiel stehen bei mir 2 neue Kniegelenke an. Ist für dich ein Fest? Ich hätte es eigentlich schon dieses Jahr machen wollen, aber jetzt so vor Weihnachten finde ich das nicht so. Aber weißt du, Harry, ich kann verstehen, dass man sich für Gerätemedizin interessiert. Ich kann verstehen, dass man sich für Medizin interessiert, wie die Abläufe sind und welche Entwicklungen die Medizin macht und so weiter. Aber wenn man im Krankenhaus ist, ist man ja auch Betroffener. Ja. Man ist abhängig und man hat unter Umständen auch Schmerzen. Das nimmst du auch dann alles als gut hin und an? Was wäre die Alternative? Naja, okay, darüber müssen wir nicht reden, aber kann das die Faszination oder das Hingezogensein zum Krankenhaus nicht zumindest ein bisschen dämpfen, die Angst vor Schmerzen? Nein, weil diese Schmerzen eigentlich so vor dem Krankenhausaufenthalt eigentlich eher größer waren als danach. Ach so, ah ja, okay, wenn du es so siehst, ja. Würdest du gerne, ich wünsche dir ja noch ein sehr, sehr langes Leben, ja. Aber möchtest du gerne irgendwann in einem Krankenhaus sterben? Da mache ich mir ehrlich gesagt keine Gedanken drüber. Mhm. Weil die Umstände, unter denen man dann stirbt, kann ich ja nicht voraussehen. Mhm. Was sagen denn deine näheren Leute um dich herum, deine Freunde, deine Verwandten, wenn du sowas erzählst? Ja, die können das oft nicht verstehen. Die lachen mich aus. Ja, also es ist wirklich kein Fetisch, wie ich es salopp am Anfang gesagt habe. Das wäre was ganz anderes. Nee, das ist eine letztendlich aus der Not geborene Selbsthilfe, diese doch häufig auftretenden Krankenhausaufenthalte, die dann immer wieder unterschiedliche Ursachen hatten, dann auch nicht nur wegzustecken, sondern auch ins Positive zu wenden. Ich überlege gerade so ein bisschen und gleiche das mit meinen Gefühlen und Erfahrungen ab und kann das so klein bisschen verstehen, was du sagst, was Operationssäle anbelangt, die mir einerseits Angst und Schrecken einjagen, aber auf der anderen Seite auch eine große Faszination haben, weil man da einfach Dinge machen kann, die ja fantastisch sind, dass man sie machen kann. Und man kann Menschen helfen, wie man das eben früher oder in den früheren 100 Jahren nicht tun konnte. Ja, und man erlebt es am eigenen Leib. Ne? Und das zudem auch, ja, genau. Und letztendlich sieht man dann auch, wie gesagt, ich bin seit 20 Jahren auf diesem Trip. Man sieht ja auch, wie sich dann Apparatemedizin voranbewegt, weiterentwickelt. Man sieht auch, wie sich die Unterbringung in Krankenhäusern weiterentwickelt. Es gibt ja heutzutage in keinem Krankenhaus, selbst für Kassenpatienten, kaum noch größere Zimmer als 3-Bettzimmer. Meistens sind es 2-Bettzimmer. Ich bin dann eigentlich immer am liebsten alleine. Und diese Entwicklung zu sehen, vom medizinischen Fortschritt auch dann in der Praxis erlebt, das fasziniert mich eigentlich. Aber du gibst zu, wenn du Kassenpatient sein müsstest, wäre die Begeisterung ein bisschen gedämpfter. Das stimmt. Ja. Ja. Hast du eine Patientenverfügung? Habe ich noch nicht, nein. Ach. Also, lieber Harry, lieber Herr Journalistenkollege. Ich weiß. Das müsstest du aber wirklich haben, wenn du so oft krank warst und auch wegen ernster Sachen im Krankenhaus warst, weil du gerade Apparatemedizin gesagt hast. Ist das nicht ein Horror für dich, vielleicht irgendwie endlos am Leben erhalten zu werden, obwohl da gar nichts mehr ist an Leben? Also ich bin an dem Thema dran. Allerdings habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass selbst mit Patientenverfügung auch nicht alles so glatt läuft. Also meine Mutter war vor 3 Jahren gestorben, hatte eine Patientenverfügung, aber letztendlich waren die Ärzte dann der Meinung, dass die Patientenverfügung nur greift, wenn der Tod sicher ist, der bevorstehende Tod. Also es würde nie ein Leben verlängert oder ein Leben erhalten, das nicht sicher zum Tod führte. Und die Patientenverfügung hat dann gegriffen, wo der Arzt sagen konnte, also hier geht es jetzt nur noch um Tage oder Wochen, aber es geht nicht mehr um um eine Verlängerung des Lebens über eine gewisse Zeit hinaus. Ich gebe dir recht, dass es da immer wieder auch Komplikationen gibt, aber ohne Patientenverfügung gibt es immer Komplikationen. Mit Patientenverfügung kann es Komplikationen geben. Also setz dich dran, das Ding ist in 10 Minuten ausgefüllt. Ich bin dann mit dem Thema dran, ja. Dann legt man es weg und vergisst es wieder. Interessanter Anruf, Harry. Vielen Dank. Darf ich dich noch was fragen? Sehr gerne, ja. Da vermarte ich mir ehrlich gesagt schon seit Jahren das Hirn. Jetzt bin ich gespannt. Was hat's mit dem Vorspann zu deiner Sendung auf sich? Was ist das für ein Yellow Cap, in dem du da sitzt und wem winkst du dazu? Weißt du, dass wir diesen Vorspann vor fast 22 Jahren gedreht haben? Das sieht man dir an. Ja, genau, genau. Die Kollegen damals, die den Film produziert haben, fanden das irgendwie so ganz, ganz, ganz cool, ein Taxi durch die Nacht fahren zu lassen zu dieser Sendung. Und dann haben die ein amerikanisches Yellow Cab ausgeliehen, in dem ich dann auch wirklich leibhaftig gefahren bin. Ich weiß gar nicht mehr, wem ich dazu winke. Das sind Zufallsaufnahmen, die wir hier in Köln in der Innenstadt nachts am Abend gemacht haben. Ja. Ja. Ist ja witzig. Ja. Nee, gut, jetzt weiß ich das auch und dann kannst du getrost schlafen gehen jetzt. Jetzt kann ich ruhig schlafen gehen und wünsche dir dann auch alles Gute weiterhin. Dankeschön und dir auch alles Gute und viel Erfolg für die Operation nächstes Jahr. Das machen wir, ja. Harry, alles gut. Ciao. Tschüss. Wir haben 1.36 Uhr, ihr Lieben. Unser Thema diese Woche heißt die Entscheidung meines Lebens. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die vielleicht gerade im Moment eine ganz große Lebensentscheidung treffen müssen, die vor einer Lebensentscheidung stehen. Vielleicht habt ihr Lust, dass wir gemeinsam darüber beraten, was zu tun ist. Und gerne mit Leuten, die in der Vergangenheit eine wichtige Entscheidung getroffen haben, aber nicht so ganz sicher sind, ob das denn nun das Richtige war. Ihr könnt euch gerne anmelden unter domian@wdr.de oder am Mittwoch vor der Sendung anrufen oder dann auch während der Sendung. So, jetzt noch ein Hinweis zum Thema Themen. Wir haben uns es gibt ja diese Sendung jetzt nur noch 4 Wochen, haben wir gerade mit einem etwas mulmigen Gefühl auch festgestellt. Wir haben uns etwas überlegt für die Themen der letzten Wochen. Also diese Woche machen wir noch das Thema die Entscheidung meines Lebens und die letzten 3 Wochen, die letzten 3 Themen, möchten wir gerne, dass ihr entscheidet, über welche Themen wir an den Mittwoch Abenden in den Mittwochnächten sprechen wollen. Und wir haben euch 10 Themen zur Auswahl gegeben. Und ihr könnt bitte auf 1live.de, klickt es an und dann könnt ihr wählen, eure Stimme abgeben, welche Themen euch am meisten interessieren. Und dann machen wir das so. Dann ist euer Wunsch unser Befehl und dann machen wir die nächsten 3 Wochen die Themen, die ihr gut findet, die euch am meisten interessieren, für die ihr am höchsten und am besten abgestimmt habt. Also 1live.de anklicken, müsst ihr ein bisschen durchsuchen, um uns da zu finden, aber ich glaube, so pfiffig seid ihr schon und werdet das auch finden. So, weiter geht's mit Claudia. Claudia ist 77, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Liebe Claudia, freue mich, dass du da bist. Ja, und ich freue mich, dass ich dich, bevor du aufhörst, doch noch erwischt habe. So, sehr schön. Um was geht's denn? Ich weiß nicht, ob es ein Problem ist, aber ich will es dir kurz darstellen. Also ich schließe an die Dame, die hier ihre Asexualität beschrieben hat. Mhm. Ich bin nicht asexuell. Mhm. Aber ich habe also im Laufe meines Lebens, musste mich vor 12 Jahren von meinem Partner verabschieden, weil ich seine Sexualität nicht mehr ertragen konnte. Hintergrund ist, dass dieser Mann in seiner eigenen Kindheit schwerst missbraucht worden ist, und zwar über viele Jahre. Mhm. Und da gab es also zwischen Zärtlichkeit und Sex keine Verbindung. Mhm. Und das konnte ich ganz schwer ertragen. Und dazu kam, dass ich krebskrank wurde. Mhm. Und innerhalb dieser Krankheit, um die zu kurieren, musste ich Tamoxifen nehmen. Das ist ein Mittel, was die eigenen sexuellen Wünsche total neutralisiert. Das heißt, ich war also absolut frigid und habe mich aber diesem Mann, weil ich ihn geliebt habe, zur Verfügung gestellt. Und das über viele Jahre. Und das mit einem brutalen Sex? Oder harten? Ja, mit einem Sex. Ne? Also mit was? Nicht, das hatte überhaupt nichts mehr mit Liebe zu tun. Mhm. Oder wir haben uns geliebt, aber der Sex war eben nur Sex. Ne? Mhm. Und das war zum Teil eben auch sehr extrem, also dass er von mir Sachen gewollt hat, die mich abgestoßen haben. Ich sag's mal so. Kannst du ein Beispiel nennen? ich komme von einer Reise zurück und wer sitzt da voller sexueller Lust, mein Partner mir gegenüber am Küchentisch. Also machen wir wieder Sex. Dann gehen wir abends auf irgendwo hin und kommen zurück und dann will er nochmal. Und da hat es bei mir geschnackelt. Ich sage, ich kann nicht mehr. Mhm, und ich habe mich von ihm getrennt. Mhm. Und das ist mir, da habe ich also wirklich das Gefühl, ich reiße mir auch die Seele aus dem Leib. Das heißt, weil eigentlich das eine gute Beziehung war? Ja, es war eine gute Beziehung. Eine Liebesbeziehung. Eine schwierige Beziehung, aber eine sehr gute Beziehung mit einer tiefen Liebe. Wie lange hat die Beziehung gehalten? 10 Jahre. 10 Jahre. So, jetzt hast du dich vor 12 Jahren von diesem Partner getrennt. So ist es. Ja. So, und seither habe ich keinen mehr gefunden. Ich habe es versucht, aber das war also, und das, ich versuche das auch nicht mehr, also über, bis ich Partnership-Dings, also das hat bei mir nichts gebracht. Mhm. Ich bin aber mit offenen Augen durchs Leben gegangen und habe aber niemand mehr gefunden, ne, der da irgendwie noch, also ist nicht mehr passiert. Mhm. Und der Witz ist der, nicht, das ist kein Witz. Also ich bin so abgestoßen von Sex, ich kann also keinen Film mehr sehen, in dem sich zwei Leute im Bett räkeln. Ne? Ich muss ausmachen, ich muss auch rausgehen, ich kann es nicht mehr sehen. Ne? Ach so, ich dachte, nachdem du dich ein bisschen erholt hast von dem Partner, dass dann dass doch die Sehnsucht wieder aufgekommen ist. Die Sehnsucht ist da und die Sehnsucht kommt in Träumen immer wieder. Aber dennoch stößt es sich ab, wenn du es im Fernsehen siehst. Wenn ich es sehe. Ich auch wenn du zärtliche... Es gibt Filme, die ich wunderbar finde und wo Sex und Beziehung, verstehst du, Domian, irgendwie miteinander was zu tun hat, auch im Ausdruck der Sexualität. Aber wenn in einem Film eine ähnliche Sexualität dargestellt wird, die du erlebt hast... Nein, Sexualität, ich kann es nicht sehen. Also es gibt einen Film, jetzt fällt mir der Name nicht ein, Lady Chatterley, da gab es einen Film, der ist ja sehr viel Sex. Mhm. Und es ist ein wunderbarer Film, weil das auch eine Liebe ausdrückt. Ja, ja. Ja. Und das kann ich wunderbar gucken, aber diese sexuellen Szenen, die man so regelmäßig okay, immer das meinte Fernsehen ich gerade, ja. Ich kann es nicht sehen. Ich kann es nicht sehen, es widert mich an. Hast du aber in meinen Träumen, ne, da träume ich immer, dass ich jetzt endlich den Mann finde, in dem ich, bei dem ich Erfüllung finde. So, ich bin nun 77 Jahre, dessen bin ich mir bewusst. Hattest du früher mal eine Beziehung, in der du Erfüllung gefunden hast? Nein. Nein. Also ich habe mein Leben eigentlich als Einzelgänger und ich möchte fast sagen, ich habe ja nichts ausgelassen, ich habe alles, aber ich habe mehrere Beziehungen gehabt, die dann auch vielleicht ein bisschen länger gedauert haben, das waren mehr so, da ist immer nie was draus geworden. Mhm. Hast du heute noch Sexualität mit dir selbst? Ja. Das schon? Aber immer weniger und ist auch nicht mehr so wichtig. Ne? Claudia, auch nicht die Erfüllung, Domian. An was denkst du, wenn du Sexualität mit dir selbst hast? Gar nichts. Wie gar nichts? Mechanisch. Mechanisch? Keine Bilder, erotischen, schönen... Ja, nee, kaum. Reine Mechanik? Ja. Und dann, wenn es kommt, dann ist gut und dann schlüpper drüber und dann ist wieder gut. Irgendwann sage ich mir, oh Gott, könnte mal wieder Zeit sein. Und dann tue ich das und das geht auch ganz einfach und das war's dann. Ne? Aber wenn irgendeine besondere Situation eintreten würde noch, würdest du dich nochmal auf eine Liebesbeziehung einlassen? Ja, klar. Ja. Die fehlt mir ja auch. Definitiv. Also es ist nicht nur so eine Träumerei. Ja. Auch wenn Domian, ich bin im Angesicht des Todes mit 77. Ich bin auch nicht mehr ganz gesund. Ich habe nichts Tödliches, aber ich bin nicht mehr gesund. Mhm. Und das, was ich jetzt so in der Vorstellung habe und was für mich problematisch ist oder mich auch traurig macht, ist, dass ich sterben werde mit dieser Sehnsucht. Mhm. Aber ich denke auch, das ist wahrscheinlich normal. Das geht nicht nur mir so. Ich glaube, was meinst du, Claudia, wie viele Menschen mit dieser Sehnsucht sterben? Ja, ich glaube, auch ganz darauf viele. Muss ich mich einstellen. Mhm. Damit ich, wenn ich in der Todesstunde nicht in Panik gerate, weil ich irgendwie keine Erfüllung gefunden habe. Ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich verstehe meine. Sehr gut, was du meinst. Insofern ist es genau richtig, dass du dich jetzt darauf einstellst und vielleicht auch damit rechnest, dass es dass die Wahrscheinlichkeit äußerst gering ist, dass es nochmal passiert. Ja. Um damit auch seinen Frieden zu machen. Man kann, ich gerade dabei, meinen Frieden damit zu machen und mich in meine Träume auch zu verlieren. Ich habe wunderbare Träume, wo ich Männer treffe. Oh Gott, das ist ja ganz toll, ne? Ist ja wunderbar, dann erlebst du es ja doch auf eine gewisse Weise. Genau. Ich glaube ja zudem, dass Menschen mit so vielen Sehnsüchten, die unerfüllt blieben, sterben. Ja, ich glaube, das ist sowieso die Aufgabe, die man im Alter hat. Dass man diese Vergangenheit eben nicht nur das, was man schon erlebt hat, sondern auch die Sehnsüchte aufarbeitet. Mhm. Und man darüber nicht bitter wird. Richtig, dass richtig. Dass es eben nicht geklappt hat. Da arbeite ich gerade dran. Ich glaube, das gehört zum Leben auch dazu, dass man eben, mal ganz volkstümlich ausgedrückt, dass man nicht alles gekriegt hat, was man gerne haben wollte. Das heißt, man muss sich nicht nur von den Lebenden oder den schon Toten verabschieden, man hat ja auch schon viele Tote mit 77, mhm. ne? sondern auch von den Sehnsüchten sich verabschieden. Und von den eigenen Illusionen. Ja. Ja. Claudia, ich danke für deinen Anruf. Ja, okay. Und wünsche dir alles Gute. Ich freue mich, dass ich noch mit dir sprechen konnte und ich wünsche dir alles Gute. Vielleicht klappt es ja doch noch. Na, muss nicht sein. Muss nicht sein, aber wenn es sein sollte, dann wär's halt auch toll. Genau, wäre toll. So muss man es sehen. Ja, ganz toll. Ja. Alles Gute. Ja, dir auch. Dankeschön, tschüss. Ciao, Domian. Ciao. Und hier machen wir weiter mit dem Alexander, der ist 46. Guten Morgen, Alexander. Hallo. 47. Wie viel? 47, entschuldige bitte. Guck mal, habe ich einen jungen Kerl aus dir gemacht. Ach ja, junge Kerl. Ist gut. Alexander, um was geht's? Also ich bin nicht besoffen, ne? Also ich hatte einen schweren Verkehrsunfall und seitdem ist meine Sprache umkoordiniert, sag ich mal so. Also hört sich sehr besoffen an, die Sprache, ne? Es hört sich besoffen an, ja, in der Tat. Gut, dass du sagst jetzt am Anfang. Ja, ist gut. Was war das für ein Unfall? Ein schwerer Verkehrsunfall. Wann hattest du den? 1990. So lange her schon? Lauf ich mit der Scheiß rum. Und was genau für ein Unfall war das? Was ist da passiert? Ich fahr so schnell im Auto. Ja. Und hab dann die Kontrolle verloren und bin dann irgendwie gegen den Mauer gefahren. Wie schnell bist du denn gefahren ungefähr? Bitte? Wie schnell bist du ungefähr gefahren? 140, 160. 140, 160? Ja, mit 140 habe ich mich in der Laterne gedreht. War das, es war nicht auf der Autobahn? Nee, war Landstraße. Wir kamen von der Go-Kart-Bahn. Das heißt, du warst definitiv schuld? Ja, klar. Und dann bist du in eine Mauer reingerast? Ja. Und warst schwerst verletzt wahrscheinlich? Ja. Aber du hast niemand anderen mit hineingezogen in das Unglück? Leider ja. Ein guter Freund von mir. Wo war der? Der ist hinter mir. Mhm. Also es waren zwei Leute im Auto, du und der Freund. Vier. Bitte? Wir waren zu viert. Ach, zu viert wart ihr im Auto? Ja. Und was ist mit dem Freund passiert? Mein Freund, der hatte, weiß ich gar nicht mehr, der lag auch im Koma. Der ist aufgewacht aus dem Koma und hat keine Luft bekommen. Mhm. Also haben sie ihn einen Luftröhrenschnitt verpasst. Ne? Ja, ja. Und dann hat er Blut reinbekommen und dann ist er gestorben. So hat mir das erzählt. Ach du je. Das stimmt, weiß ich nicht. Ein Todesfall. Also er ist verstorben. Ja, leider Gottes. Und die anderen beiden? Mein Beifahrer hat 14 Mal das Rippen gebrochen. Die Rippen gebrochen, ja. 14 Mal. Ne? 14 Mal, ja. Das Becken, ne? Mhm. Da hat er Schrauben mit drin oder Platten, keine Ahnung. Ich habe mit denen keinen Kontakt mehr. Und der hinter ihm saß, der hat nur eine Schnittwunde gehabt. Und welche Verletzung genau hattest du? Ein Schädel-Hirntrauma, ne? Mhm. Und Kopf kaputt? Ja, also halbe Gehirnblutung. So ein Blutgrinse hatte ich eben. Abgesehen von den Sprachstörungen, die du jetzt noch hast, bist du sonst wiederhergestellt? Ja. Ich habe eine Hemiparese, eine rechtzeitige. Das ist eine Halbseitenlähmung. Mhm. Mhm. Also es ist irgendwie so wie ein Schlaganfall, ne? Mhm. Ja. Ja, und die Sprechstörung. Wieso bist du damals wie ein Irrer schnell gefahren? Nochmal. Warum bist du damals so wahnsinnig schnell gefahren? Wir kamen von der Go-Kart-Bahn. Ja gut, das ist ja keine Begründung. Nee, aber ich bin immer so bescheuert gefahren. Also Go-Kart-Bahn, das heißt, ihr habt ja zugeguckt und... Nee, wir sind gefahren. Ach, ihr seid gefahren. Und dann hast du gedacht, ja, ich bin jetzt da auf der Bahn so schnell gefahren, kann ich es auf der Straße auch? Da hat man irgendwie so einen Flash bekommen und dann sind wir eben ein bisschen... Ja, ja. Darüber möchte ich nicht so gerne. Mhm. Aber dennoch eine Frage. Nun ist ja durch deine Schuld ein Mensch ums Leben gekommen. Ja. Wie gehst du damit um? Dementsprechend habe ich schon ein paar Suizidversuche hinter mir. Mhm. Mhm. Weil ich mich dafür für ihn schuldig gefühlt habe. Ne? Mhm. Hast du mit den Angehörigen später mal Kontakt gehabt? Ja, mit der Mutter von dem, der gestorben ist. Ja. Und dann bin ich nach Hause gefahren, im Rollstuhl. Also ich bin zum Grab meiner Mutter gefahren und dann im Rollstuhl bin ich dann auch bei ihm zum Grab gefahren. Mhm. Hab den seine Mutter getroffen. Mhm. Danach habe ich mir, der hat mir natürlich schwer Vorwurf gemacht, was ich auch verstehen kann. Ja. Aber, und dann habe ich mich zu Hause, habe mir so eine Tabletten reingepumpt. Und dann hast du zu Hause einen Selbsttötungsversuch gemacht. Richtig, das war der zweite. Zu was bist du verurteilt worden? Zu gar nichts. Zu gar nichts, aber es gab doch sicher eine Gerichtsverhandlung. Verfahren wurde eingestellt, weil ich sehr schwere Schäden noch damals hatte. Weil du was? Ich hatte damals noch sehr schwere Schäden. Selbst damals noch im Rollstuhl. Ach, du saßt damals schon in einem Rollstuhl? Ja, nach dem Unfall. Nach dem Unfall, ja, okay. Okay, habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, aber... Koma etc. Das Verfahren ist eingestellt worden. Ja. Jetzt sagst du, dass du schon mehrere Selbsttötungsversuche hinter dir hast. Stimmt, deswegen aber. Wie geht es dir heute? Naja, ich finde keine Leute, finde keine Freunde, ich vereinsame zu Hause etc. Du bist sehr viel alleine. Ja, nur. Und von was lebst du? Ja, meine Rente, ne? Ist die ausreichend? Ja, also für mich ist sie ausreichend. Es kann zwar mehr sein, aber ich habe noch nicht viel gearbeitet, ne? Was machst du den ganzen Tag? Nur vom Computer sitzen oder Fernsehen gucken. Mhm. Ich komme mir manchmal vor wie so ein Asi mit Niveau. Was wäre denn für dich eine Erleichterung? Ach, eine Partnerin. Eine Partnerin. Die mir nachstellt. Entschuldigung. Die mir den Antrieb gibt, irgendwie weiterzumachen. Gab es denn nach diesem schweren Unfall mal eine Partnerschaft? Ja, nur hopp. Also nur zum Behalten. Also nichts Längeres. Nee. Bist du denn so aktiv, dass du Menschen auch kennenlernen willst? Zum Beispiel kannst du es ja im Internet, könntest du es ja... Ich gehe ja nicht mehr raus. Bitte? Ich gehe ja nicht mehr raus. Aber ich vergabe mich nur zu Hause. Aufgrund meiner Sprechstörung habe ich enorme Minderwertigkeitsverluste. Wobei man kann dich ja verstehen. Am Telefon, da muss ich doch tausendmal erklären und so. Mhm. Da habe ich schon ein bisschen Panik drauf. Kann man das eigentlich, könnte man das noch trainieren, die Sprache besser? Mit der Logopädie meinst du? Zum Beispiel, ja. Ja, könnte man, aber ich habe meinen so schweren Gehirnschaden oder so einen, sag mal, Schaden des Gehirns, dass da nichts hängen bleibt. Ach so. Die ganzen Übungen, die ich mache, sei es Kangnastik oder sei es Logopädie, da bleibt nichts hängen. Es bleibt nichts hängen, ich verstehe. Das ist dann... Alexander, ich habe das Grundproblem verstanden, das ist die Einsamkeit. Dass du dich komplett einigelst und von der Welt immer mehr Abstand nimmst. Ja. Ja. Ich mache mal folgenden Vorschlag. Wir überlegen jetzt mal ein bisschen im Hintergrund, ausführlicher für dich. Und dann melden wir uns bei dir nochmal. Okay. Und dann bitte ich dich aufzulegen und wir rufen dich gleich nochmal an. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und hoffe, dass wir dir gleich noch ein paar, vielleicht doch etwas hilfreiche Tipps dir an die Hand geben können, okay? Ja, alles klar. Von Herzen alles Gute. Ne? Auf Wiederhören. Okay, ciao. Tschüss. Und hier ist Ina. Ina ist 26. Guten Morgen, Ina. Schönen guten Morgen, Gumia. Rumpel, rumpel. Moment. Hallo Ina. Hallo Domian. So, jetzt bist du klar verständlich, sehr gut. Sehr schön, ich hatte Lautsprecher an. Ja, was ist dein Thema? Weswegen rufst du an? Also bei mir geht's um Swingerclub. Mhm. Also mein Mann und ich, wir sind jetzt 6 Jahre zusammen. Mhm. Und seit einem halben Jahr verheiratet, seit dem 23. Und er wollte immer in Swinger. Er will in den Swingerclub? Er wollte immer, ja, ja. Genau. Und dadurch, dass ich aber meine Eltern damals einen Swingerclub hatten, habe ich also... Das ist ja lustig, deine Eltern hatten einen Swingerclub? Genau, das heißt, du bist damit aufgewachsen, dass es sowas gibt? Genau. Mhm. Und nicht unbedingt mit guten Erfahrungen halt. Also. Warum? Weil wir sind da in eine andere Stadt gezogen, wo ich 7 war. Und das war halt so eine Kleinstadt. Und da haben meine Eltern im Haus, wo wir eingezogen sind, da oben drüber, über uns, haben die halt den Swinger gemacht. Ach so. Und dann war der Ruf ruiniert in dem Ort wahrscheinlich. Aber so richtig, ja. Und du als Kind hast drunter gelitten? Genau, ne? Hast du denn als Kind überhaupt kapiert, was die da machen, was ein Swingerclub ist? Also ich weiß, also meine Mutter hat mir das irgendwann erklärt, ich weiß es aber nicht mehr genau wann. Also ich wüsste was. Also dann kann ich verstehen, dass du eine gerade keine euphorische Freundin in Sachen Swingerclub bist. Genau, also es gibt zwar welche, die das wahrscheinlich, also meine Schwester, die ist dann auch über 18 Mal, ist auch mit hoch. Aber für mich war das, also habe ich immer ein absolut rotes Tuch gesehen, so also Swingerclub. Du warst auch nie in dem elterlichen Swingerclub mit aktiv? Nee, um Gottes Willen, nee, da war ich noch minderjährig. Nee, auch später dann nicht? Nee, also wo ich 18 war, also wo ich 14, 15 war, da haben sie dann aufgehört. Ach so, okay. Okay, so, jetzt will dein Freund will jetzt in einen Club gehen. Genau, der hat 6 Jahre immer mal so mich überreden wollen und so. Und naja, und nach unserer Hochzeit, 3 Tage später, sind wir halt in den Swinger gegangen. Hast du es ihm zuliebe mal gemacht? Genau, ne? Und, wie war's? Na, es war, wie ich gedacht hatte, also ich hatte Geschlechtsverkehr mit einem anderen Mann, aber ich habe nichts gefühlt dabei. Mhm. Und dein Mann war dabei? Genau, mein Mann hatte Sex mit seiner Freundin. Mit der Freundin von dem anderen Mann, okay. Genau. Und die alle waren in einem Raum? Genau. Mhm. No? Wir haben erst angefangen, mein Mann und ich und sie mit ihrem Partner. Und dich hat das kalt gelassen? Und das Zugucken bei den beiden hat mich schon erregt. Mhm, Aber dann habe ich nichts mehr, also ich habe dann nichts gespürt. Wenn mein Mann mich berührt und in mich eindringt, dann ist es schön, ne? Ist geil. Aber ich habe nichts gespürt, das war für mich total. Also kann man sagen, dass das Ganze eher ein Reinfall war. Genau. Hätte ich mir selbst machen können und da wäre es noch 10-mal besser gewesen. Hast du es so offen deinem Mann dann auch gesagt? Genau, wir haben dann, wir sind dann nach Hause gefahren und haben dann noch unten auf dem Parkplatz noch 1 oder 2 Stunden haben wir gestanden und haben noch, bevor wir hoch sind, haben wir noch geredet darüber und so. Es war schon eine gute Erfahrung und wie soll es weitergehen? Will er denn jetzt nochmal? Wir waren nochmal zusammen dort. Und wie war das? Haben uns mit dem Pärchen getroffen und die sind halt auf SM. Aber auf eine Art und Weise SM, die ist schon... Also die gefällt dir auch nicht? Ziemlich extrem. So, jetzt ist denn jetzt die Entscheidung gefallen, dass du da nicht mehr hingehst? Also wir werden schon nochmal zusammen hingehen, doch. Aber warum machst du das, wenn du letztendlich keinen Spaß daran hast? Na, für meinen Mann. Da bin ich alleine hin. Ja, aber Entschuldige, Ina. Letztendlich finde ich gerade so eine Sache, da muss es beiden wirklich Spaß machen und beide müssen mit Überzeugung da hingehen. Ja, na, wir haben jetzt, ich mag es nicht, also... Das Ding ist, ich rufe ja an, weil wir waren dann noch einmal dort und beim zweiten Mal ist dann total was, da habe ich dann was total Doofes Wir wollten eigentlich das so machen, dass er mit der Freundin, also mit. Sag ganz schnell, was Doofes passiert ist, weil die Sendung ist gleich rum. Was ist Doofes passiert? Ich war dann mit dem Typen im SM-Raum und er hat mich halt geschlagen. Und das hat dir gar nicht gefallen? Na, ich hab da mitgemacht und. Liebe Ina, pass auf. Du legst bitte auf, wir melden uns sofort wieder bei dir, weil die Sendung jetzt vorbei ist. Bis gleich. In der Technik, Volker Thake. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Bis dahin. Ciao, ciao.